ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharaon, Haman und deren Heerscharen durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten.